Okay, es geht weiter. 15 Minuten Zeit für die Gruppe. Schon! Hey! Wollen wir mal Pogo tanzen, ey? Ja! Schon! 1, 2, 3, 4! Wir sind da, schon, dieser Start!